إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، der Unterricht Safar habe ich im Deutsch und wir machen weiter, Barakallahu fikum, mit Erklärung von Riyad Salihin, Kapitel 44, Verehrung der Gelehrten, der Ulema, der Eltern, Wohltäter und Bevorzugung anderen gegenüber, sie zu respektieren und ihre Verdienste zu würdigen. Barakallahu fikum, Mutabir. Alaykum salam. نتابع إن شاء الله في شرح رياض الصالحين، وكنا قد وصلنا إلى الباب الرابع والأربعين، توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم. وتكلمنا عن أحاديث الباب في مسألة إمامة القوم، أن الأكبر يؤم القوم إذا تساووا في القراءة وفي معرفة القرآن ومعرفة السنة. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون خلفه أولو الأحلام والنهى في الصلاة، واليوم نتابع بارك الله فيكم في هذا الباب. بارك الله فيكم. We have been for example the ayah genommen, diejenigen die wissen sind anders als diejenigen die nicht wissen, und dann haben wir die Hadithe, ein paar Hadithe genommen, und zwar, dass diejenigen, die mehr Koran haben, die mehr Wissen vom Koran besitzen, die mehr Wissen von Sunna besitzen, dass diese Leute vorbeten, und dass die Leute, die natürlich älter sind, wenn alle gleich sind bezüglich Wissens, das bedeutet, wenn sie vom Koran, von Sunna das gleiche Wissen haben, dann die Ältere leitet das Gebet als sozusagen erstmal als Würdigung für die Älteren, und natürlich diejenigen, die mehr Wissen haben, die werden eher gewürdigt als die anderen Leute, obwohl wir alle Leute würdigen, aber diese Leute, weil sie das Wissen besitzen, dann werden sie anders behandelt. Und da haben wir gesagt, das Wissen wird damit hier gemeint, das Wissen in der Religion. Das Wissen in der Religion. Und dann, barakallahu fikum, haben wir auch erklärt, dass der Prophet, Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sahbihi wa sallam, sagte, lasst mir jene im Gebet am nächsten stehen, die natürlich die Kenntnis besitzen, die Wissen besitzen und die Verständnis voll sind. Heute machen wir weiter mit den anderen Hadithen, die in diesem Kapitel geblieben sind. Und zwar وعن أبي يحيى وقيل أبي محمد سهل بن أبي حثمة الأنصاري قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا، فدفنه، ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال كبر كبر، وهو أحدث القوم، فسكت، فتكلم فقال أتحلفون وتستحقون قاتلكم؟ وذكر تمام الحديث متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم كبر كبر معناه يتكلم الأكبر، يتكلم الأكبر، لأن الأكبر عادة عادة ليس من الضروري دائما، وإنما عادة الأكبر يكون عنده صبر أكثر، حكمة أكثر، يكون عنده تجربة فيها أكثر. هذا طبعا الحديث هو في باب القسامة، وفي مسألة فقهية قضائية وفي مسألة الدية. طبعا هنا قال وذكر الحديث، الحديث الله فيكم أن عبد الله بن مسهل قتل، أنه قتل، ولكن ما علم من قتله، فاتهم عبد الرحمن ومحيصة وحويصة، اتهموا اليهود بذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كاتبهم فقالوا ما فعلنا ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للثلاثة، قال لهم تحلفون؟ قالوا ما نحلف، نحن ما رأينا من قتله. قال فيحلفون لكم؟ قالوا هم يهود، كيف يحلفون؟ فوالد من ماله صلى الله عليه وسلم. فذلك بارك الله فيكم، هنا المسألة هي في الشاهد في هذا الحديث هو كبر كبر لما يكون في قوم. طبعا إذا كان لهذا القوم أمير أو زعيم حتى ولو كان الأصغر هو يتكلم، إذا كان أعلم وأفهم يتكلم، ولكن في العادة، في العادة أن الكبير عنده حكمة أكثر وعنده يعني كلام أفضل عادة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا كبر كبر، وليس طبعا في كل الأمور كما ذكرنا. بارك الله فيكم، أبو يحيى ودى أبو محمد سهل ابن أبي حثمة الأنصاري اتسيلتي، عبد الله ابن سهل وانت محيصة ابن مسعود جينجن نخيبر wo zu dieser Zeit Waffenstillstand herrschte. Und dort trennten sie sich voneinander. Später kam Muhayyisa zurück zu Abdullah und fand ihn tot, in seinem Blut liegen. Er kümmerte sich um sein Begräbnis und kehrte nach Medina zurück. Da kamen Abdurrahman ibn Sahl und Muhayyisa und Huwaysa, die Söhne von Mas'ud, zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und Abdurrahman fing an zu reden. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der Älteste, der Älteste soll sprechen. Zugleich hörte Abdurrahman, der Jüngere der drei war, auf zu reden, und die beiden anderen wandten sich an den Propheten. Der Prophet ﷺ sagte, schwört ihr darauf und verlangt Gerechtigkeit gegen den Mörder? Und er erzählt den Rest des Hadithes. Das Hadith ist bei Bukhari Muslim. Das geht in dieser Überlieferung über ein Thema in unserer Religion, und zwar Wenn man Indizien hat, dass jemand den anderen getötet hat, aber man hat keine Beweise, dann können die Leute, die verklagen, die können bei Allah schwören, 50 Mal schwören, dass die Person oder diese Gruppe diesen Mann getötet haben, weil sie keine Beweise haben. Hätten sie Beweise, dann brauchen sie nicht. Aber hier, diejenigen, die verklagen, schwören und nicht umgekehrt. Und hier in diesem Thema, das war so, Abdullah bin Sahel war bei Khaybar, und in Khaybar gab es einen Friedensvertrag. Deshalb, der wurde getötet auf einmal. Aber wer hat ihn getötet? Man weiß nicht. Deshalb hat sein Bruder Abdurrahman und Huwaysa und Muhaysa ibn Mas'ud, sie haben die Juden damals beschuldigt, dass sie das gemacht haben. Andere gibt es, die Interesse haben, ihn zu töten. Der Prophet ﷺ sagte ihnen, schwört ihr, die drei, 50 Mal, dass dies so ist? Natürlich, sie haben gesagt, wir haben das nicht gesehen, wir können nicht schwören. Dann sagte er, okay, die Juden schwören, dass sie das nicht gemacht haben. Sie haben gesagt, aber die sind Juden. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam 100 Kamele von seinem Vermögen an die Familie von Abdullah gegeben, selber, sallallahu alaihi wasallam. Das geht hier nicht darum, um dieses Thema, das wird, wenn jemand getötet wird und so weiter, das geht nicht um dieses, sage ich jetzt, um dieses Fiqh-Thema, sondern das geht darum, hier, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Kabbir, Kabbir. Kabbir, das bedeutet, mach älter, mach älter. Oder der Ältere fängt an, der Ältere fängt an. Normalerweise, barakallahu fikum, allgemein, man sagt, ein älterer Mann weiß mehr, ein älterer Mann hat mehr Geduld, ein älterer Mann hat mehr Weisheit, ein älterer Mann kann besser sich artikulieren. Normalerweise ist das. Das nicht in allen Fällen, aber allgemein, sag mal so. Deshalb, wenn Leute zum Propheten kommen, dann sollte der Ältere, als Respekt auch vor dem Älteren, sollte anfangen zu reden. Das ist im allgemeinen Fall. Aber wenn eine Gruppe kommt und die haben schon einen sozusagen Amir oder einen Führer oder einen Chef, dann der Chef oder der Amir oder der Führer spricht. Das ist was anderes hier. Das ist was anderes. Oder wenn die Gruppe jemanden beauftragt hat, dass er in ihrem Namen spricht, dann ist das anders. Aber allgemein, wenn Leute zusammenkommen und es gibt Ältere, dann sollten die Älteren erstmal anfangen zu reden und die Älteren sollten sozusagen Vorrang bekommen, weil sie im allgemeinen Fall, weil man davon ausgeht, dass die Älteren mehr Weisheit, mehr Wissen und mehr Geduld haben und sie können eventuell besser sprechen. Allahu ta'ala ala wa ala. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد يعني في القبر ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد رواه البخاري هذا مرة معنا بارك الله فيكم وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتته الجنازة كان يسأل إذا كان في أكثر من جنازة يسأل أيهما أو أي الجنازات أكثر أخذا بالقرآن فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم حامل القرآن وهذا في فضل حمل القرآن وفضل العلم فالعالم يفضل على الجاهل بعض الناس يقول لك طيب كلنا سواء سيناء كبشر ولكن بارك الله فيكم العالم له فضل على العابد وله فضل على المتعلم فذلك يقدم في كثير من الأمور احتراما وتقديرا لعلمه ولفضله على الآخرين فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما في أحد يدفن الخزنم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن فكان يضعه في القبر وفيه أيضا يجوز دفن الاثنين والثلاثة والأكثر في قبر واحد من المسلمين ليس من الضرورة يكون لكل واحد قبر واحد إنما أكثر من واحد في قبر والله تعالى على أعلم بارك الله فيكم جابر رضوان الله عليه بليفر dass der Prophet صلى الله عليه وسلم von den Todesopfern der Schlacht von Uhud zwei in einem Grab zu bestatten pflegte. Jedes Mal fragte er, welcher von ihnen hat den Koran besser oder auswendig gewusst, der welcher ihm gezeigt wurde, wurde von ihm zuerst ins Grab gelegt. Das ist bei Al-Bukhari. Das geht darum, wir haben voriges Mal auch drüber gesprochen, und zwar als Leichnam Gebet für bestimmte Leute zu verrichten war, hat der Prophet ﷺ gefragt, wer hat mehr Wissen? Wer hat mehr Wissen vom Koran? Man hat ihm gesagt, zum Beispiel diese Person. Dann war diese Person als Erster bei der Bestattung und beim Gebet. Und so, barakallahu fikum, das ist ein Beweis, dass derjenige, der mehr Wissen hat, wir sind alle Menschen, wir sind alle gleich, das stimmt. Aber derjenige, der mehr Wissen hat, derjenige, der mehr, sage ich jetzt, der diese Verantwortung trägt, Verantwortung des Wissens, der wird bevorzugt in vielen Sachen. Warum? Weil diese Person Wissen hat und aus Respekt zu seinem Wissen, dann wird er verehrt und wird er auch sozusagen anders behandelt als die normalen Menschen. Und als Beweis dafür ist hier, der Prophet sagt, wer hat mehr Koran? Sagt dieser Mann. Als Ehre und Würdigung für sein Wissen, für sein Koranwissen, wird er bevorzugt bei Janaza Gebet. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Und auch im Grab. Wa'an ibn Umar, radiyallahu anhuma, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني في المنام أتسوك بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الصغير الأصغر فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما رواه مسلم مسندا والبخاري معلقا. Barakallahu fikum. Manam an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam wahi. Manam an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam wahi. Falamma an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam yuqal lahu fil manam kabbir kabbir. Fa an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qal kabir wa saghir. Fa bada'at bis saghir fa atatuhu siwa. Wa fihi kadhalik barakallahu fikum fadl as-siwa. Wa fihi an al-insan yabda' bi al-akbar. Yabda' bi al-akbar. Barakallahu fikum, Ibn Umar, Allah alayhi ma, erzählte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ich träumte, dass ich meine Zähne mit Miswak säuberte. Als zwei Männer zu mir kamen, einer älter als der andere, ich gab dem Jüngeren der beiden den Miswak. Doch ich wurde gebeten, ihn dem Älteren zu geben, was ich tat. Etwas ist wichtig, Barakallahu fikum, zu verstehen. Und zwar, der Traum des Propheten, alle Träume vom Propheten, die sind für uns Religion. Die Träume vom Propheten sind auch für uns Religion. Also wenn der Prophet etwas träumt oder etwas sagt, im Wachzustand oder im Traum, dann gilt das für uns als Religion. Und es geht hier darum, dass man Siwak benutzt. Und der Prophet sallam, wollte dem Siwak einem anderen geben. Und die waren zwei Personen. Ein älterer und jüngerer. Der Prophet hat dem Jüngeren erstmal gegeben. Aber man hat ihm gesagt, nein, fäng mal mit dem Älteren an. Der Prophet hat das dem Älteren gegeben. Und das ist nochmal, dass man Respekt haben muss von den Älteren und dass man mit den Älteren anfängt. Wa Nabi Musa radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم الشيبة المسلم عفوا وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافعة وإكرام ذي السلطان المقصد حديث حسن رواه أبو داود وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا بارك الله فيكم إذن من تقوى الله ومن علامات إجلال الله يعني إنسان من علامات أنه يخاف الله ويتقي الله من هذه العلامات أنه ماذا يفعل؟ أنه يكرم الكبير من المسلمين وكذلك العالم منهم الذي يحمل القرآن الذي لا يغالي فيه ولا يبتعد عنه وإكرام ذي السلطان المقصد يعني إذا كان في سلطان وهذا السلطان عادل فيكرمه دينا يكرمه دينا والذي لا يرحم الصغير ولا يعرف شرف وقدر الكبير فهذا ليس منا أي ليس من أفعالنا وليس من شيمنا وليس من أخلاقنا نحن أهل الإسلام أننا ما نرحم الصغير ونعرف شرف الكبير في رواية أبي داود حق الكبير أي الكبير حق على الصغير باحترامه وبتقديمه وبدء التحية وإلى غير ذلك من الأمور تكلمنا عليها في دروس أخرى بارك الله فيكم أبو موسى überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Es gehört in der Tat zur Verehrung Allahs, des Erhabenen, einen betagten Muslim zu ehren. Jemanden zu ehren, der den Koran auswendig gelernt hat, vorausgesetzt, der begeht darin keine Textfälschung und widerspricht durch sein Verhalten nicht dem, was er vorträgt, und einen gerechten Herrscher zu ehren. Natürlich mit dem Koran, das wird derjenige, der den Koran kennt und der Koran praktiziert, und der ist nicht von denjenigen, die sich an den Koran nicht halten. Das ist nicht genug, dass man Wissen hat, sondern man muss dieses Wissen auch verwenden oder muss anwenden, praktizieren. Und Amr ibn Shu'aib über seinen Vater, über seinen Großvater erzählte, dass der Gesandte Allah sagte: Jemand, der zu unseren Kleinen nicht barmherzig ist und die Ehre unserer Älteren oder Alten nicht achtet, gehört nicht zu uns. Das ist bei Tirmidhi. Bei Abu Dawud heißt das Recht unserer Alten oder Älteren. Das heißt, Barakallahu fikum, wenn du Allah fürchtest und du willst Zeichen setzen, dass du wirklich Allah fürchtest, dass du Allah subhanahu wa ta'ala verehrst, dann musst du gut zu den Älteren sein. Und du musst ihnen Respekt erweisen und denjenigen auch, die Wissen haben. Das ist derjenige, der Koran trägt, Koran praktiziert, hat diese Eigenschaften. Und wenn ein gerechter Herrscher, wenn wir einen gerechten Herrscher haben, da sollte man auch zu diesem gut sein, oder sollte man ihn verehren, da sollte man ihm Respekt geben. Und das gilt auch für die Jüngeren. Das wird, wenn man auch älter ist, das bedeutet nicht, dass man die Jüngeren schlecht behandelt. Umgekehrt. Und da muss man auch zu den Jüngeren barmherzig sein, sie gut behandeln. Und die Jüngeren müssen die Älteren ehren, und wir müssen natürlich sie würdigen. So ist eine respektvolle Gesellschaft. Nicht wie unsere Gesellschaft heutzutage. Schaut mal hier auf die Straßen und schaut mal, wie die Lage geworden ist. Die Jüngeren, die schlagen die Älteren. Die Jüngeren, die beschimpfen die Älteren. Die Jüngeren, die sagen, ach, diese Älteren, die sind für uns gar nicht. Und so. Das ist falsch. Oder die Älteren, die sehen nur in diesen Jüngeren eine, sage ich jetzt, versaute Generation. Und die denken, dass dies hoffnungslos ist. Das ist auch nicht richtig. Das bedeutet, man sollte, Barakallahu fikum, in diesem Zusammenhang wissen, in unserer Region, im Islam ist so, die Älteren haben ihre Rechte, die Jüngeren haben ihre Rechte, die Älteren haben ihre Verpflichtungen, die Jüngeren haben ihre Verpflichtungen, aber zu unserer Religion, zu unserem Charakter, zu unserem Benehmen gehört, dass wir den Älteren Respekt zeigen, geben, und dass wir die Jüngeren zu den Jüngeren barmherzig sind. Wa an Maymun ibn Abi Shabib rahimahullah an Aisha marra biha sa'il fa'atathu kisratan wa marra biha rajulun alayhi thiyaban wa hay'a fa'aqadathu فأكل فقيل لها في ذلك فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الناس منازلهم رواه أبو داود لكن قال ميمون لم يدرك عائشة أصلا ميمون ما أدركها ذاك الحديث ضعيف الحديث ضعيف وأما قول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الناس منازلهم فقد ذكره مسلم في أول صحيحه تعليقا فقال وذكر عن عائشة أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم فهذا حديث صحيح فالإنسان ينزل الناس يعني يعطيهم قدرهم فالعالم يعطى منزلة أو قدر غير الجاهل والكبير غير الصغير والإنسان صاحب الأخلاق الفاضلة غير صاحب الأخلاق السيئة فالإنسان يعطي كل إنسان منزلته وهذا من عظم هذا الدين العظيم بارك الله فيكم حديث غاي هندت زيستيش إستشوخ Hadith. 360 bei mir, bei euch ist 356. 356 ist schwach, Barakulofikum, bei euch auf Deutsch. Und im arabischen Text ist bei mir 360, das ist schwach. Und zwar, Maimun ibn Abi Shabib erzählte, einst kam ein Bettler zu Aisha radhiyallahu anha und sie gab ihm ein Stück Brot. Und als er und als ein gut gekleideter Mann zu ihr kam, ließ sie ihm Platz nehmen und trug ihm Speisen auf. Als man sie deswegen befragte, sagte sie, der Gesandte Allahs hat gesagt, behandelt die Leute ihrer Würde gemäß. Barakallahu fikum, diese Überlieferung ist schwach. Warum? Weil sowieso dieser Maimun Aisha, der hat Aisha nicht gesehen. Und er war nicht in ihrer Zeit. Wie kann er von etwas erzählen? Und er war nicht dabei. Deshalb diese Überlieferung ist schwach. Erstens. Zweitens, der Gesandte Allahs hatte gesagt, behandelt die Leute ihrer Würde gemäß. Das stimmt ja. Dies stimmt. Weil Muslim erwähnt diesen Hadith in seiner Sahih-Sammlung in folgenden Worten. Aisha sagte, der Gesandte Allahs hat uns aufgetragen, dass wir die Leute ihrer Würde gemäß behandeln sollen. Und das stimmt. Ich meine, wenn ein Gelehrter kommt, dann wird er anders behandelt als eine Person, die unwissend ist. Ein älterer Mann oder eine ältere Frau wird anders behandelt als ein jüngerer Mann. Ein Mann, der betet, der fastet, der Allah fürchtet und der guten Charakter hat, wird anders behandelt als eine Person, die keinen Respekt vor der Religion hat oder vor den anderen hat oder die keinen Charakter hat. So, das ist ganz logisch auch in diesem Zusammenhang. So, barakallahu fikum, aber jeder hat seine Position in diesem Leben. Das sollte man nicht übertreiben und nicht untertreiben. Man sollte gerecht sein. Man sollte gerecht sein, auch in Behandeln anderer Leute. Allah Ta'ala ala wa ala. Man ibn Abbas radiyallahu anhuma qal, qadima Uyayna ibn Hisn, fanazala ala ibn Akhih al-Hur ibn Qais, wa kana min al-Nafar al-Ladhina yudnihim Umar radiyallahu anhu, wa kana al-Qura'u ashab majlisi Umar wa mushawaratihi كهولا كانوا أو شبانا فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه فاستأذن له فأذن له عمر رضي الله عنه فلما دخل قال هي يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال للنبي خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وأن هذا من الجاهلين والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله تعالى رواه البخاري رواه هذا الحديث بارك الله فيكم أو هذه القصة ذكرها البخاري رحمه الله تعالى عيينة كبير في السن والحر مع كونه شابا ولكن كان عمر يقربه وفيه أن الحاكم أو أن الأمير أو أن المسؤول يقرب أهل الفضل والخير وليس أهل الشر أهل العلم والتقوى حتى لو كانوا صغارا في السن وأصحاب مجلس عمر من كانوا؟ القراء العلماء كان يدني العلماء سواء كانوا كبار أو صغار فقال عيينة من الأعراب قال له دعني أدخل على عمر فلما دخل فبدأ بعمر يتكلم كلام غير حق أن عمر ما يحكم بالعدل إلى غير ذلك فعمر غضب منه كيف يدخل ويقول مثل هذا الكلام فقال له الحر لأنه عنده علم قال له خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وهذا جاهل فلما سمع عمر الآية تركه هكذا يكون الحاكم وهكذا يكون الناصح للحاكم وهكذا تكون بطانة الحاكم الذي تنصحه بالخير وتنصحه بتقوى الله و لما يستشير الحاكم يأخذ مشورة طيبة وحكيمة. Wir haben in Hadith 50, Hadith 50, diese Überlieferung gehabt. Und zwar, barakallahu fikum, das war mit der Geschichte von Umar ibn al-Khattab und mit Uyayna ibn Hisn. Uyayna ibn Hisn. Und zwar, barakallahu fikum, ibn Abbas erzählte, einst kam Uyayna ibn Hisn als Gast seines Neffen, Hur ibn Qais, der zu dem Khalifen Umar nahestehenden und beliebten Kreis gehörte. Jener Kreis um Umar wurde von Koranlesern und Gelehrten gebildet, die unabhängig von ihrem Alter seine Berater waren. Da sagte Uyayna zu seinem Neffen, O mein Neffe, du erfreust dich des Vertrauens des Umar, des Amir al-Mu'minin, Umar. Würdest du die Genehmigung für mich erlangen, dass ich ihn sehe? Al-Hur erbat dies und Umar gewährte es. Als Uyayna vor Umar stand, sagte er zu ihm, Wisse, Sohn des Al-Khattab, bei Allah, was du uns gewährst, ist weder reichlich, noch behandelst du uns gerecht. Umar wurde so zornig, dass er ihn beinahe bestraft hätte. Da sagte Al-Hur zu ihm, O Amirul Mu'minin, Fürst der Gläubigen. Allah der Erhabene sagte zu seinem Propheten und übe Nachsicht und gebiete Gutes und wende dich ab von den Töchtern, das wird von den Unwissenden. Und diese ist einer der Unwissenden. Bei Allah, Umar gewann seine Fassung wieder, als er diese Koran-Aya hörte. Denn der Koran war für ihn Grundlage aller Tun und Handels. Das ist bei Al-Bukhari. Das geht darum, barakallahu fikum, dass Umar ibn Khattab gerechter Führer war. Und seine Berater, die waren Leute, die Wissen gehabt haben, Leute, die Allah fürchten. Und er fragt sie, wenn er etwas von ihnen, wenn er etwas tun will. Uyayna kam, er war älter, aber sein Neffen war jünger, aber der hat mehr Wissen gehabt. Und er gehörte zu diesem Kreis, Beraterkreis von Umar. Dann hat er Umar, der hat ungerecht gesprochen. Dort wäre das gerecht, was er Umar gesagt hat, dann okay. Er hat ihn nicht bestraft. Und das ist der Beweis, dass es nicht vom Alter auch abhängig ist, dass ein Berater für einen Fürst oder für einen Herrscher bestellt wird. Aber das geht darum, um das Wissen an sich selbst. Und es kann sein, dass ein jüngerer Mann mehr Wissen hat als ein älterer. Und es kann sein, dass der Jüngere mehr Weisheit hat als der Ältere. Aber allgemein, die Älteren genießen in unserer Religion Respekt. Und man muss sie verehren, man muss sie pflegen, man muss Allah dabei fürchten. Und wenn man aber Wissen hat und ist sie auch jünger, dann muss man auch Respekt vor dem Wissen haben, was diese jüngere Person hat. Und hier auch, glaube ich, gibt es etwas Schönes, wie Umar ibn al-Khattab. Er hört den Beweis, dann handelt er sofort danach. Kein Wenn und Aber. Er hat die Ayah vom Koran gehört, er hat das verstanden. Das war seine Grundlage in seinem Leben. Und so sollte der Muslim sein. Wa'an Abi Sa'id Samura ibn Jundub radiyallahu anhu qal laqad kuntu ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam gulama fa kuntu ahfadu anhu فما يمنعني من القول إلا أنها هنا رجال هم أسن مني متفق عليه. سبحان الله. يعني هو عنده من العلم، عنده من العلم، ولكنه ما يتكلم به احتراما، ما يتكلم به احتراما لمن هو أكبر منه، لمن هو أكبر منه. هكذا كان يتعلم الاحترام، هكذا كان يتعلمه. أما في زماننا هذا فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، قل الاحترام وقل تقدير الأكبر. وعن أنس رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيد الله له من يكرمه عند سنه. الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، ولكن المعنى، المعنى موجود في ديننا. لما المسلم يكرم الشيخ الكبير لسنه فالله سبحانه وتعالى يكرمه بذلك، لأنه العمل في ديننا، وهذه قاعدة في الإسلام. فذلك بارك الله فيكم، انتبه المسلم لهذا، ولا بد أنه يجمع بين الأحاديث. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يسقي وكان وشرب وعلى يمينه شاب، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشاب أن يعطي للكبار الذين على يساره، فقال له لا، قال له لا والله لا أثير بنصيبي منك أحدا، ما أقبل. فذلك نجمع بين النصوص بحيث أن الشرع فوق الكل، الحديث، الآية فوق الجميع، سواء ليس لأنه كبير خلاص يفعل شيء مخالف للشرع، وليس لأنه أعلم يعني أنه يعصي أو يفعل، لا. عندنا في ديننا أصول يجب أن نلتزم بها، ويجب أن نلتزم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في التعامل أو في الأخلاق أو في العلم أو في كل المجالات في ديننا. ذاك بارك الله فيكم، ننتبه لهذه المسألة. يعني مثلا لو إنسان كبير وهو أحمق، أحمق ما يفهم، جاهل، وفي علماء ولكن صغار موجودين، والله لأنه كبير خليه يتكلم، لا هذا خلاف السنة، إنما هذا يسكت، إنما العالم يتكلم. إذن إذا صارت المقارنة بين الكبير والعالم غلب العلم وليس غلب الكبر. ولكن عموما المسلم يحترم الكبير ويرحم الصغير، عموما المسلم يعطي الكبير حقه حتى في مسائل يتركه يتكلم. فإذا وجد أنه كلامه، أن كلامه لا يوافق كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيتكلم هو ويصحح بحكمة، بحكمة وليس بأسلوب ينفر الناس منه. نسأل الله السلامة والعافية. بارك الله فيكم. أبو سعيد سمرة ابن جندب رضي الله عنه zur Zeit des Gesandten Allahs oder berichtete Entschuldigung. Zur Zeit des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam war ich noch ein kleiner Junge und pflegte seine Aussprüche auswendig zu lernen. Aber ich erzählte nicht, was ich behalten habe, weil wir unter uns Leute haben, die älter sind als ich. Das wird, weil diese Leute älter sind. Weil diese Leute älter sind und die haben Wissen, dann hat er nicht gescheit ihnen gegeben, oder er hat ihnen die Möglichkeit gegeben, dass sie reden. Und das ist Respekt vor dem Wissen, Respekt vor den älteren Menschen. Und das ist in unserer Religion. Wenn eine ältere Person dabei ist, dann sollte die Ältere sprechen. Aber da haben wir andere Beweise. Wie können wir das kombinieren? Wie können wir das verstehen? Erstmal barakallahu fikum, das letzte vielleicht für heute. Und zwar, Anas berichtet, das Gesandte Allahs hätte gesagt, Allah wird für jeden jungen Mann, der einen Greis ehrt, veranlassen, wenn er ein hohes Alter erreicht. Diese Überlieferung ist schwach, barakallahu fikum. diese Überlieferung ist schwach. Aber die Bedeutung ist allgemein in der Religion in Ordnung. Das heißt, wenn du Respekt vor den Älteren hast, wenn du älter wirst, dann wirst du auch Respekt verdienen. Weil wir eine Regel im Islam haben, wenn du etwas getan hast, dann wirst du den Lohn im Leben auch bekommen, dass mit dir das Gute getan wird, weil du das Gute getan hast. Das heißt, tust du Gutes, bekommst du Gutes. Tust du Schlechtes, bekommst du auch Schlechtes. Auch im Leben. Und weil du Respekt gezeigt hast vor den Älteren und du hast ihnen geholfen, du warst zu ihnen lieb und gut, dann wirst du auch das bekommen, wenn du auch älter wirst. Es kann sein auch nicht, aber allgemein, wir reden von allgemeinen Fällen. Wir können sagen allgemein. Aber ist es bei jeder Person so? Das ist nicht die Regel. Das darf nicht sozusagen so gedacht werden, das muss bei jedem so sein. Es kann sein, dass du ein guter Mensch bist, du wirst trotzdem, in deinem Leben hast du nur Prüfungen. Du machst, du versuchst, aber du bekommst es nicht. Aber am letzten Tag, inshallah, bekommst du das. Jetzt komme ich zu den anderen Überlieferungen, barakallahu fikum, jazakumullah khairan, hier. Und zwar, Samura, radwallahu alayhi, sagte, ich war jung und ich habe gelernt vom Propheten, sallallahu alayhi wa sallam. Und als dann die Älteren gefragt worden waren, oder es wurde was gefragt, ich habe nicht gesprochen aus Respekt vor diesen Leuten, weil sie älter sind und mehr Wissen haben. Und so sollte die Erziehung sein eigentlich, dass man die Kinder so erzieht, dass sie, wenn sie ältere Leute sehen, dann sollen sie Respekt zeigen. Was heißt das aber? Heißt das zum Beispiel, oder angenommen, jetzt wir sitzen in einer Sitzung und es gibt eine ältere Person, diese Person hat keine Ahnung, hat kein Wissen. Trotzdem fängt er über Wissen zu sprechen? Nein. Die Wissenden fangen an zu reden. Die Leute, die Wissen haben und diejenigen, die kein Wissen haben, die sollen schweigen. Das heißt, in Wissenthemen, in Religion ist nicht mehr älter und jünger. In der Religion ist Wissender und Nichtwissender. In der Religion ist, wer mehr Wissen hat, fängt an zu reden, weil wir über Religion sprechen. Aber allgemein, wenn wir wissen, eine Person ist älter, hat mehr Wissen, dann sollte man ihm Vorrang geben, dass er spricht. Also das heißt nicht, dass man sagt, ja, älter, dann muss er sagen, wie manche Leute in vielen Moscheen, ja, heutzutage. Du siehst ja, wer ist verantwortlich? Ein älterer Mann. Okay, warum dieser ältere Mann? Ja, der ist alt. Und? Der hat keine Ahnung gemacht. Der macht Bid'ah, der kann Koran nicht lesen, der weiß nicht vom Islam. Und es gibt jüngere Leute, die mehr Ahnung haben und mehr Wissen haben. Nein, die sind jünger. Deshalb, barakallahu fikum, ich sage nochmal, man sollte die Sache nicht so verstehen, Scheuklappen. Beispiel. Der Professor Sallam hat Wasser getrunken und neben ihm gab es einen jüngeren Mann. Und auf der linken Seite gab es ältere von Sahaba. Der Prophet sagte dem Jüngeren, darf ich ihnen geben, pass auf, darf ich ihnen geben? Normalerweise, wenn du anfängst, fängst du rechts. Mit Salam rechts, mit Trinken rechts, alles von der rechten Seite. Er sagt, darf ich ihnen geben, die sind auf meinen linken? Der Jüngere sagt, nein, nein, nein, ich lasse das nicht zu. Du hast gerade davon getrunken, ich möchte der Erste sein, der auch hinter dir trinkt. Nein, mein Recht gebe ich nicht. Weil das in der Religion ist, du machst auf der rechten Seite. Und deshalb, barakallahu fikum, das ist ein Beispiel. Und Beispiel ist Uyayna ibn Hassan und Al-Hur ibn Qais. Sein Neffen war von den Beratern von Umar radhiyallahu anhu. Er hat Wissen gehabt. Und der Ältere hat kein Wissen gehabt. Deshalb der Jüngere das Wissen gewinnt hier. Und das Wissen ist wichtiger als das Alter. Aber im Islam, das wäre der beste Fall ist, eine Person hat Wissen, ist alt und hat Weisheit, dann natürlich bekommt diese Person Vorrang. Aber eine Person ist alt, hat kein Wissen. Und eine Person ist jung und hat Wissen, der Junge, der Jüngere. Beide haben kein Wissen, dann nehmen wir den Älteren. Aber So ist es im Islam, barakallahu fikum. Man muss Respekt haben vor den Älteren, wegen ihr Alter erstmal, wegen ihres Alters. Zweitens wegen unserer Religion an sich selbst, weil unsere Religion uns das sagt. Und das ist ein Zeichen, dass du Allah fürchtest, wenn du die Älteren gut behandelst. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salli lahum ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam siman kathira. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.